dein Schiff fährt morgen hinaus. Der Abschied fällt mir immer so schwer. Wann kommst du wieder nach Haus? Du weißt, ich liebe dich doch so sehr. Alles, was ich habe, bist du. Und bist du draußen auf See? Ich schaue aufs Meer und träume von der Wiederkehr bei Tag und bei Nacht, denn du hast mir das Glück gebracht. Sie tragen meine Wünsche zu dir. Mein Leben hat doch nur Sinn. Bist du mir nah, drum bleibe bei mir. Sag der großen Welt adieu. Und fahr nicht wieder hinaus. Ich warte auf dich, doch das Warten auf dich tut so weh. Ich schaue aufs Meer und träume von der Wiederkehr bei Tag und bei Nacht, denn du nur hast mir das Glück gebracht. Und ich schaue aufs Meer und träume von der Wiederkehr bei Tag und bei Nacht.